Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi. Ich spreche jetzt mit Daniel San, ein Mitglied des Vorstands. Und wir möchten uns darüber unterhalten, was wir denn jetzt eigentlich so mit der GEMA anstellen sollten. Daniel, dann nicht mal los. Ja, schönen guten Abend soweit erstmal. Okay, dann soll ich einfach mal loslegen, Freischnauze. Ja, der Grund ist, das Krähennest macht ja so Podcast-Sachen und da kann man ja auch so Sitzungen sich anhören, wie nämlich die Vorstandssitzung. Ich habe mich durch die ganzen über 2 Stunden gekämpft und mittendrin, da habt ihr darüber gesprochen, dass die GEMA-Erhöhung für Gastronomiebetriebe nicht einfach so hingenommen werden soll. Und ich habe eigentlich jeden Tag darauf gewartet, wann wird die Piratenpartei wach und unternimmt etwas. Ja, und dann kam raus, dass sowohl du als auch der Alexander Reinsch alias Darkwind sich da schon was überlegt haben. Und das wollen wir jetzt hören. Ja, dann lege ich einfach mal so ein bisschen los. Ich würde jetzt in dem Zusammenhang gerne auch den Klaus Hammer nennen, weil mit dem habe ich mich vor eine Woche ungefähr mal zusammengesetzt und uns mal ein bisschen überlegt, wie wir ein bisschen Agenda-Setting betreiben können, gerade in Bezug auf die GEMA-Problematik. Und lass mich so eben mal kurz in den Begriff Agenda-Setting erläutern. Ja, bitte. Die NRW-Piraten haben sich überlegt, dass das Reaktionsgeschäft in Sachen Öffentlichkeitsarbeit furchtbar ist. Reaktionsgeschäft bedeutet, dass die Öffentlichkeit auf die Piraten zukommt und abfragt, welche Stellungen oder Positionen die Piraten dazu beziehen. Und man ist dann in der Defensive und reagiert nur. Agenda-Setting bedeutet, dass die Piraten anfangen zu diktieren, welche Themen politisch auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen. Und im Rahmen des Agenda-Settings lasse ich dich jetzt dann weitersprechen. Okay, danke sehr. ja, wie gesagt, ich habe mich mit dem Klaus mal ein bisschen zusammengesetzt und mal so ein bisschen überlegt, was wir denn so machen können. Er hat da schon mal so eine grobe Idee schon mal zusammengefasst, dass man doch möglichst flächendeckend im Verlauf des Ende August, September, Oktober, das wird ja, wie man das so kennt, alles leider ein bisschen verzögern, flächendeckend vielleicht mal sämtliche Kneipiers, Diskothekenbesitzer und Piraten vor Ort, die was informieren sollte, nochmal genauer über die ganze Problematik mit der GEMA und der Preiserhöhung, versuchen sollte, da vor Ort vielleicht gezielt 1-2 Ansprechpartner sowohl von Piratenseite als auch von Kneipier, Diskothekenbetreiberseite für eventuelle Presseauffragen zu gewinnen und dann vor allen Dingen gezielt mal versuchen, dass man 1-2 Tage findet, wo man an einem Tag möglichst ein stilles Wochenende als Protest machen kann und einen stillen Tag und eine stille Stunde, wir sind uns noch nicht ganz sicher. Und auf der anderen Seite vielleicht eine Woche später dann mal einen Abend machen kann, an dem halt nur wirklich GEMA-freie Musik läuft. Und diesen Abend eventuell noch mit einer Spendenaktion für freie GEMA-Musikkünstler zu verbinden. Für uns ist ja so selbstverständlich, worum es darum geht. Aber lass uns doch mal eben die Mühe machen, zu erklären, was es denn für einen Gastronomiebetrieb bedeutet. Und da gibt es ja verschiedene Varianten, von der Kneipe bis zur Diskothek. Wenigstens im Ansatz sollten wir das eben erklären, weil wir davon ausgehen müssen, dass nicht jeder genau Bescheid weiß. Okay, ich versuche das mal relativ simpel runterzubrechen, weil es ist natürlich GEMA-typisch recht kompliziert aufgebaut alles. Also für wirklich ganz, ganz kleine Kneipen wird sich voraussichtlich gar nicht so viel ändern. Das Problem ist, es geht dabei los, wenn man anfängt, vor allen Dingen Konzerte zu machen oder ich glaube, einen Ladenfläche über 100 Quadratmetern hat. Weil es dann anfängt, dass es soll eigentlich eine faire Regelung oder eine faire Regelung für alle sein. Ich glaube, 10% des Eintrittes direkt an die GEMA überführt werden sollen. Kommen in die Rechnung dann natürlich Ladensgröße sowieso pauschal nochmal als Wert mit rein, etc., etc. Ich versuche es einfach kurz zu machen. Das bedeutet einfach, dass meinetwegen eine große Diskothek teilweise bis zu 1000% Aufschlag zahlen muss. Ein ähnlich hoher Aufschlag, sei es auch nur ein paar 100%, dürfte sich für die meisten ergeben, sobald sie halt eben wirklich Live-Musik bei sich im Laden spielen. Das ist für viele einfach nicht tragbar, für viele Besitzer. Es gibt da ja Beispiele, wo gesagt wird, eine kleine Diskothek, die bei 20.000 Euro Kosten im Jahr lag, der kann das passieren, dass es jetzt auf einmal 120.000 Euro werden. Und da muss jedem klar sein, das ist existenzbedrohend. Ja, das können so wieder durchaus noch mehr werden. Also es kann sich auch locker verzehnfachen, das Ganze. Und das kann natürlich auch keiner mehr den Preis irgendwie auf den Kunden noch aufschlagen oder umsetzen. Weil das wird auch kein Kunde wieder mehr mitmachen, wenn er dann für ein Bier 10 Euro zahlen muss, beispielsweise, ganz blöd gesagt. Und das bedeutet einfach de facto für viele tatsächlich das aus, wenn das so kommt. Da muss ich nochmal nachhaken, was du gerade gesagt hast. Diese GEMA-Berechnung ist unter anderem abhängig vom Umsatz. Habe ich das richtig verstanden? Die ist primär abhängig vom vom Eintrittsgeld, dessen, was man zum Beispiel nimmt, wenn man jetzt eine Band auftreten lässt. Also soweit ich weiß, 10% vom Ticket verkauft man pauschal. Okay. Und dann halt von der Ladengröße noch und von den geschätzten Besuchern, die da reinkommen. Das ist ein relativ kompliziertes Konstrukt, das jetzt komplett aufzuschlüsseln. Bin ich jetzt gerade spontan noch nicht in der Lage, weil ich das mir immer vorlegen muss. Muss auch gar nicht so genau, Daniel. Aber trotzdem habe ich jetzt gerade im Kopf, wenn ich also den Ticketpreis erhöhe als Gastronom, weil ich die GEMA mit einpreisen möchte, muss ich bei erhöhtem Ticketpreis wieder dann mehr Geld abführen. Wäre das dann so? Richtig, also beim Ticketpreis kann man das auf jeden Fall nicht machen. Das müsste man halt dann wenn man es gegenfinanzieren wollen würde, tatsächlich über die Getränke machen. Okay, also trifft es, und das ist das Entscheidende, es trifft wirklich jeden, der irgendwie mal in den Genuss kommen möchte, einen Gastronomiebetrieb zu besuchen. Ja, im Prinzip kann es so zusammenfassen, richtig. Gut, dann können wir jetzt wieder zu der Aktion kommen. Du hast das gerade schon mal umrissen. Das heißt, der Weg wäre, wir sprechen Gastronomiebetriebe an, sensibilisieren dafür, wobei ich glaube, dass das den meisten Gastronomen schon vollkommen klar ist, was da passiert. Ich glaube, groß belehren müssen wir die nicht. Die wissen das im Zweifel noch viel besser als wir. Und würden dann gemeinsam so einen Aktionstag oder mehrere oder was auch immer planen, ob es jetzt ein GEMA-freier Tag ist oder ob es ein ganz musikfreier Tag ist. Das sollten wir aber, glaube ich, den Gastronomen überlassen, oder? Vorweg erstmal kann ich erstmal auf jeden Fall bestätigen, dass viele sehr, sehr gut informiert sind. Ich bin jetzt erstmal in der letzten Woche zwar nur durch Neuss rumgelaufen, weil ich nochmal hier wohne, habe aber quasi so gefühlt hier jede dritte Kneipe mal, wir sind sehr kneipenstark hier, mal angelaufen und einfach mal gefragt, ob diejenigen sich prinzipiell an so einer Aktion beteiligen wollen würden oder ob die von diesen GEMA-Erhöhungen wissen, und die meisten oder quasi alle wissen darüber Bescheid und sind darüber halt ähnlich verärgert. Was diese Aktion angeht, es wäre natürlich wünschenswert, wenn man wirklich flächendeckend eine Aktion, die halt möglichst parallel abläuft, durchführen könnte, weil das halt einfach wirklich definitiv mehr Aufmerksamkeit auf das ganze Thema als solches zieht. Und ich glaube, da tendieren wir wahrscheinlich dann auch erst dann dazu. Ich werde mich ja mit den anderen nochmal besprechen, nochmal die Tage. Vielleicht einfach, dass es halt reichen würde, man würde zu Primetime wirklich eine Stunde einfach nur alle die Musik abschalten, weil das können auch größere Diskothekenbetreiber mitmachen. Das würde zumindest in dem Rahmen erstmal reichen. Ein Aktionstag mit GEMA-freier Musik, da haben die wenigsten Problem damit, weil die meisten nun mal pauschale Abgaben zahlen über das Jahr hinweg für die GEMA. Sollte man vielleicht auch mal kurz erwähnen, es wird so mal erzählt, dass viele immer so Listen ausfüllen und vorlegen müssen. Das betrifft aber irgendwie auch nur einen relativ geringen zweistelligen Prozentsatz, die es tatsächlich machen müssen. Die meisten Leute zahlen halt einfach einen Pauschalbetrag. Dementsprechend ist es für die auch egal, wenn die einfach mal einen Abend GEMA-freie Musik spielen würden, wenn man die halt einfach dementsprechend damit beliefert. Das heißt also, die haben dann gar keinen Vorteil davon, wenn sie sagen, diesen Abend spielen sie GEMA-frei. Nö. Ja, das sowieso halt erstmal nicht. Also auch wenn der Vorteil wäre, man müsste ja aufgrund dieser GEMA-Vermutung, die wir alle mehr oder weniger kennen, erstmal nachweisen, dass man an dem Abend, dass man keine GEMA-Musik bezahlt hat. Im Normalfall müsste man trotzdem erstmal für zahlen, das Geld würde zurückgestellt werden. Und wenn der Nachweis erbracht worden ist, würde man dieses Geld eventuell zurückbekommen. Aber für die meisten gilt tatsächlich, dass sie eh einen Pauschalbetrag im Jahr zahlen. Aber dementsprechend offen sind sie halt auch dafür, so einen GEMA-freien Abend zu machen, weil es für sie auch keinen Papierkram mehr oder keinen Aufwand mehr bedeutet in der Hinsicht. Weil jedes Lied, was dann gespielt werden würde, am Abend einzeln anzumelden, einzureichen, einzutragen, würde sicherlich wegen dem Aufwand viele wieder davon abhalten. Also insofern zweischneidige Sache, auf jeden Fall nur für unsere Aktionen eher vorteilhaft, sag ich mal. Ja, also könnten wir aber eben hingehen und sagen, in meinem Kreis gehe ich zu einem Gastronomen, schlage ihm das vor und sage, auch wenn du jetzt keinen finanziellen Vorteil hast, dadurch, dass wir jetzt einen gamerfreien Abend machen, er zahlt ja eh eine Pauschale, er gehört jetzt in 98%, ist ihm aber auch vollkommen klar, was das Signal sein soll. Es soll auch einmal ein Test sein, sicherlich, also mich als Gastronomiebetreiber, ich habe von dem Geschäft keine Ahnung, aber würde mich natürlich interessieren, wie wird sowas überhaupt mal angenommen? Und natürlich kann man auch den Bürger dabei ins Boot holen, der ja dann auch mitbekommt, hey, schlussendlich muss es irgendeiner bezahlen. Das muss ja jedem klar sein. Wenn eine Diskothek den Betrieb nicht einstellt, wird zumindest irgendwoher das Geld für die GEMA kommen müssen. Ja, und wo das herkommen soll, das ist ehrlich gesagt einfach, ja, das steht in den Sternen, weil das kann halt, zumindest kein größerer Laden kann das einfach gegenrechnen. Das ist einfach steht absurd. Steht in den Sternen. Entweder macht der Laden zu oder der Kunde bezahlt's. Ganz einfach. Ja, dann wird aber erstens wahrscheinlich der Regelfall sein. Entweder das eine oder das andere. Das heißt, nur große Betriebe haben überhaupt eine Chance, das irgendwie zu lösen. Wahrscheinlich oder aber, eher sogar die ganz kleinen. Also ich weiß zum Beispiel vom Delta in Duisburg, ich will mich da jetzt auch nicht komplett vertun, aber bei dem würde das eine Erhöhung von 30.000 auf 300.000 Euro im Jahr bedeuten. Das kann, und je größer der Laden ist, desto weniger handelbar wird das. Also für eine ganz kleine Eckkneipe, die jetzt, weiß ich nicht, 50 Quadratmeter hat, da ändert sich nicht so viel. Die hat keine Live-Musikspiele und nichts. Aber Größe oder Attraktivität sind da auch kein Überlebensgarant unbedingt mehr. Jetzt verstehe ich das nicht ganz. Warum muss denn für ein Live-Musikspiel GEMA-Gebühr abgeführt werden? Ja, weil diese Live-Musiker natürlich auch in der Regel GEMA-Musik spielen. Also entweder sind die Künstler selber bei der GEMA, die ja, oder ihre Lieder selber bei der GEMA, die halt da spielen, oder sie spielen oft gerade auch auf den kleineren Läden gibt es ja einfach Coverbands, die irgendwie halt was nachspielen, okay. Und die müssen dann natürlich auch wieder Abgaben abführen. Also müsste ich denn als Künstler, wenn ich meine eigene Musik spiele, auch GEMA-Gebühren entrichten? Wenn du GEMA-Mitglied war und ansonsten zumindest vorläufig, wegen dieser besagten GEMA-Vermutung. Weil es wird ja erstmal angenommen, dass du GEMA-Künstler bist. Wenn ich denn jetzt ein Laden wäre, der nur GEMA-freie Musik spielte, wird dann trotzdem auch erstmal vermutet, dass GEMA-pflichtige Musik gespielt wird? Ja. Wie das dann im Einzelnen wirklich gehandhabt wird, ist dann wieder eine Diskussionssache mit der GEMA, ob die trotzdem verlangen, dass man halt erstmal provisorisch erstmal trotzdem einen entsprechenden Beitrag entrichtet, dass dann geprüft wird, man das Geld dann gegebenenfalls zurückbekommt. Aber natürlich, erstmal wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass du halt auch GEMA-Mitglied bist und GEMA-pflichtige Musik spielst. Meine Güte, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die GEMA, die kann auch sofort eintreiben. Also die braucht nicht erst mal Mahnbescheid verlassen, Richter erlassen und braucht dafür einen Richter, sondern wenn die sagen, wir wollen Geld, dann kriegen die das auch. Das ist richtig so, ne? Oh Gott, also wie jetzt Zwangsvollstreckungsmaßnahmen von der GEMA-Seite aussehen, das kann ich dir im konkreten Fall wirklich nicht beantworten. Ich glaube, dass es so ist. Die GEMA muss nicht den normalen Rechtsweg beschreiten, wie das ein Unternehmer muss. Da bin ich mir sehr sicher. Ist zumindest anzunehmen, sagen wir mal einfach so, weil ja, bei dieser ganzen Problematik ist leider vieles Negatives erstmal anzunehmen. Ja, also da träumt ja jeder Unternehmer davon, dass man, dass ich sage, wenn ich Software herstelle als Beispiel, ich gehe mal davon aus, dass jeder Unternehmer diese Software braucht, weil man damit Rechnungen schreiben kann und dann nehme ich erstmal das Geld und dann gucken wir, ob sie wirklich benutzt worden ist. Also die Reihenfolge gibt's wohl im normalen Leben nicht. Nö, ja, das stimmt. Also im Zweifel machen die zumindest mit dem zurückgestellten Geld Zinsen, die sie dann sicherlich wieder behalten werden. Ne? Naja, und wenn es dann strittig ist, immer im Zweifel für die GEMA, da kann man mal von ausgehen. Aber man, das wissen wir nicht, ist alles nur eine Vermutung. Wir wollen ja niemanden verunglimpfen, nicht mal die GEMA, wenn es zu Unrecht ist. Aber wenn Geld erstmal weg ist, dann ist es im Leben immer schwierig, da wieder dran zu kommen. Auch, es wird sicherlich auch bei der GEMA so sein. Ja, wie gesagt, ich kann ja morgen auf einen kleinen Fall an der Stelle mal verweisen. Der Musikpiraten e.V. hat ja gerade auch einen Rechtsstreit mit der GEMA. Wir haben ja letztes Jahr oder wie jedes Jahr so eine CD mit freien Liedern produziert und die GEMA setzt beharrlich darauf, dass einer dieser Künstler unter Pseudonym GEMA-Mitglied ist und das wird jetzt auch wohl vor Gericht in Frankfurt ausgetragen. Also bin mal gespannt, was das halt ergeben wird, aber Die Musikpiraten e.V. haben ja diese Kinderliederbücher für Kindergärten zusammengestellt mit GEMA-freier Musik. Und einer der Künstler, die da, das musst du ein bisschen erklären. Nein, es geht nicht um die Kinderliederbücher. Also wir produzieren auch jetzt, dies mittlerweile sogar im vierten Jahr, in Folge jedes Jahr eine CD mit freier Musik. Also wir rufen dazu auf, ja Leute, wer Lust hat, schickt uns eure GEMA-freie Musik unter CC-Lizenzen und ja, Jury bewertet das dann etc. Und die 20 Besten kommen halt auf den Sampler drauf. Davon gibt es irgendwie 2000 Stück und die verkaufen halt auch für einen Selbstkostenpreis mehr oder weniger. Und die GEMA besteht aus dem letztjährigen Contest darauf, dass halt einer dieser Künstler GEMA-Mitglied sei und hat diesen Verein aufgrund oder unseren Verein deswegen verklagt. Und wie sind die Erfolgsaussichten? Ich würde behaupten, ziemlich gut. Also zumindest wenn ich mit Christian drüber rede. Nee, für uns. Also wenn ich zumindest mit Christian Hufgart drüber rede, also mit dem Vorsitzenden des Musikpiraten e.V., Twitter @Musikpirat, falls das jetzt jemand was eher sagen sollte, der freut sich richtig auf den Rechtsstreit, ehrlich gesagt. Also einfach, um nochmal ein Exempel zu statuieren, weil wir sind uns da ziemlich sicher, dass die Künstler ja nicht GEMA-Mitglied sind und die Lieder unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht sind und dementsprechend ja, erfreut sehen wir dem eigentlich insgesamt sogar entgegen, um dann mal einfach so ein Exempel zu statuieren, wie man so schön sagt. Okay, kommen wir jetzt mal zum entscheidenden Punkt. Ich in meinem Kreis möchte mich jetzt mal damit dranhängen. Ich habe eurem Vorstandsgespräch entnommen, ach, es lebe die Transparenz, das macht doch Spaß, dass es bereits schon Flyer gibt, die der Alexander Reinsch in Solingen angeleiert hat. Und was kann ich jetzt tun in meinem Kreis, damit ich da vorankomme? Ob es die Flyer tatsächlich schon gibt, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also, ja, in Planung. Die sind halt in Planung und ich habe mich da jetzt noch ein bisschen aufgeschaltet und versuche jetzt auch mit den Solingen noch ein bisschen Kontakt aufzunehmen und mit der AG Werbemittel, um da jetzt mal so einen Universalflyer für NRW auf jeden Fall herzustellen. Was Leute machen können, die sich schon mal mit der Aktion eventuell vertraut machen wollen, einfach vor Ort Kneipen und Diskotheken abklappern und die einfach wirklich fragen, ob sie an so einer Aktion Interesse hätten, unter welchen Bedingungen die sowas mitmachen würden, also sprich zum Beispiel musikfreier Tag oder nur eine Stunde machen würden, ob wir denen Musik stellen müssten etc., ob sie sich auch vielleicht als Ansprechpartner für eventuelle Presseanfragen dann zur Verfügung stellen würden etc. Also da kann jeder gerne schon mal vor Ort ausloten, wie das bei ihm vor Ort aussieht. Wenn es gut geht, oder das hoffe ich, kriegen wir halt spätestens bis zur nächsten Vorstandssitzung auf jeden Fall das Infomaterial und den Flyer zumindest so zusammen. Und dann müssen wir wirklich mal gucken, wie viel brauchen wir davon. Müssen wir wirklich Musik pressen? Wie teuer wird das Ganze vor allen Dingen werden? Weil unser Vorstandsbudget ist ja auch relativ beschränkt leider. Und müssen dann quasi mal auch so eine zeitliche Roadmap aufstellen, in welchen Abständen das Ganze dann erfolgen will. Aber jeder, der sich daran beteiligen möchte oder will, der kann auf jeden Fall schon mal vor Ort provisorisch schon mal gucken, ob er da entsprechende Ansprechpartner findet. Okay, werdet ihr eine Wiki-Seite dafür einrichten, wo man sich dann eintragen kann, damit ihr einen Überblick habt und man auch lesen kann, was passiert? Werden wir sicherlich, aber wie vielleicht eingangs erwähnt, also die Sache ist relativ frisch geboren. Ich glaube, die Idee ist halt jetzt anderthalb Wochen alt, wenn überhaupt, und dementsprechend ist das noch alles relativ unkonkret leider. Aber es wird sicherlich auch eine zentrale Wiki-Seite und Organisationsseite dann geben, wenn wir uns mal langsam irgendwie auf dem Zeitplan festlegen, dafür klar. Nein, ich glaube, wir haben jetzt hier unsere Pflicht erfüllt. Es geht darum, darüber zu informieren, dass so eine Aktion in Planung ist. Das hilft ja schon mal unglaublich. Man kann ja sich das schon mal antun und mal tatsächlich einen Gastronomiebetrieb fragen. Und wir führen das Gespräch ja auch nicht mit dem Anspruch, dass hier alles perfekt fertig geplant und vorgekaut ist, sondern da können sich ja noch andere dran beteiligen. Ich würde einfach sagen, als Infosammlung für heute ist das schon eine ganze Menge. Und wenn es irgendwas Neues gibt, dann machen wir vielleicht nochmal eben 5 Minuten Gespräch und informieren über den aktuellen Stand und vielleicht auch darüber, wo die Wiki-Seite ist, die man dann finden kann. Ja, wenn es Neues gibt, komme ich auch von meiner Seite auf sofort gerne auf dich zu sprechen. Klar, gerne. Daniel, dann würde ich sagen, vielen Dank und einen schönen Restabend. Ja, ich danke auch und ja, gute Nacht schon mal provisorisch. Ciao. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.